von einem Wintertag, an dem ich bei dir in deinen Namen lag. Doch dann musstest du plötzlich gehen. Wann werden wir uns einmal wiedersehen? An deinem Grab erscheint ein Licht, und ich weiß, du bist es nicht. Die Welt erscheint so groß und klein, doch eins steht fest, wir werden immer zusammen sein. Heute komm ich dich besuchen und ich bringe dir auch Kuchen. Doch leider ist es so banal, dein Tod, er war für mich brutal. An deinem Grab erscheint ein Licht, und ich weiß, du bist es nicht. Die Welt erscheint so groß und klein, doch dran steht fest, wir werden immer zusammen sein. Wir fuhren noch durch den kalten Schnee, dass du mich nicht mehr lächelst, tut mir weh. Am liebsten würde ich dir bald folgen, doch es wird nicht gehen, ich muss weiter sein. An deinem Grab erscheint ein Licht, und ich weiß, du bist es nicht. Die Welt erscheint so groß und klein, doch man steht fest, wir werden immer zusammen sein. Nun hab ich Blumen für dich, und ich hoffe, du hast auch was für mich. Doch leider kannst du nicht mehr aufstehen, doch wir werden uns bald wiedersehen. An deinem Grab erscheint ein Licht, und ich weiß, du bist es nicht. Die Welt erscheint so groß und klein, doch eins steht fest, wir werden immer zusammen sein. An deinem Grab erscheint ein Licht, und ich weiß, du bist es nicht. Die Welt erscheint so groß und klein, doch eins steht fest, wir werden immer zusammen sein.